Lektion 7. Feste und Geschenke. Schritt B. Übung 14. A. Hochzeitstag. Hochzeitstag. Blumenstrauß. Blumenstrauß. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Geburtstagsgeschenk. Geburtstagsgeschenk. B. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. C. Alles Gute zum Geburtstag. Das wünschen wir dir. D. Was schenkst du mir zum Geburtstag? Was wünschst du dir denn? Schenkst du mir einen selbstgebackenen Kuchen?